Wie viele Neonazi-Immobilien gibt es in Bayern? Die grüne Landtagsabgeordnete Katharina Schulze wollte das neulich von der bayerischen Staatsregierung wissen. Als ich die Antwort vom CSU-Innenministerium bekommen habe, musste ich erstmal laut auflachen, denn was dort drin steht, ist auf der einen Seite zum Lachen und auf der anderen Seite zum Weinen. Laut bayerischem Innenminister gibt es im Freistaat zwar Dutzende Wohnhäuser von Rechtsextremen, aber nur zwei Immobilien, in denen sich Neonazis, Zitat, über Wohnzwecke hinaus dauerhaft, wiederholt und in größerem Ausmaß für politische Zwecke versammeln. Katharina Schulze hält das für weit untertrieben. Wenn man mal mit anderen Behörden sprechen würde, wie beispielsweise mit der Bundesregierung, hätte man die Information gehabt, dass 26 Nazi-Immobilien laut Bundesregierung in Bayern verortet sind, aber unser bayerisches CSU-Innenministerium weiß nur von zwei. 26 oder zwei? Das ist mehr als eine Definitionsfrage. Es ist ein politischer Konflikt. Die bayerische Staatsregierung hält ihr Vorgehen gegen Rechtsextremismus für ausreichend. Erst 2014 habe man nach einer Razzia eine braune Immobilie in Oberprex beschlagnahmt. Ein kleines Dorfhaus an der oberfränkisch-sächsischen Grenze, in dem sich regelmäßig Neonazis des Freien Netzes Süd trafen. Einer inzwischen verbotenen Vereinigung der rechten Szene aus Bayern und Ostdeutschland. Harald Osel, leitender Kriminaldirektor im Polizeipräsidium Oberfranken. Die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Verbot des Freien Netz Süd haben wohl erkennbare Auswirkungen auf die Szene in Oberfranken bewirkt und diese auch entsprechend verunsichert. So konnten wir feststellen, dass maßgebliche Personen des rechten Spektrums aus Oberfranken weggezogen sind. 41 Mitglieder des Freien Netzes Süd klagten gegen das Verbot ihrer rechtsextremen Vereinigung und gegen die Beschlagnahmung des Braunen Hauses von Oberprex. In wenigen Tagen will der Bayerische Verwaltungsgerichtshof verkünden, ob die Maßnahme rechtmäßig war. Martin Becher erwartet das Urteil mit Spannung. Er ist Geschäftsführer der Projektstelle gegen Rechtsextremismus und Sprecher des Bayerischen Bündnisses für Toleranz. Das ist auch für uns tatsächlich ein ganz wichtiger Gerichtsprozess. Wäre nämlich eine sehr, sehr wichtige Botschaft für alle anderen Personen, die auch mal möglicherweise fingierte Immobilienkäufe für Nazis im Schilde führen. Wenn die wissen, dass das konfisziert wird, dann ist das natürlich eine hohe Abschreckung. Ein fingierter Immobilienkauf ist beispielsweise, wenn die Ehefrau eines behördlich bekannten Neonazis ein altes Dorfschulhaus anmietet, wie im nordbayerischen Unterhartmannsreuth, wo Frank Rennecke ein- und ausgeht, ein notorischer NPD-Hetzer und selbsternannter Nazi-Liedermacher, der bei seinen Konzerten gern eine 88 auf dem T-Shirt trägt, das Nazi-Symbol für Heil Hitler. Die Bewohner vieler betroffener Gemeinden in Oberfranken wehren sich, auch mit Demonstrationen. Wir stehen da, weil die unseren Ort abwerten und das muss man rausstreichen. Dass diese Braunen nicht bei uns durch den Ort kommen, die kommen überhaupt nicht rein und das ist das Allerwichtigste. Da nehme ich mir das Motto von unserem Bundespräsidenten zu Herzen, da wo ihr seid, werden wir euch im Weg stehen, wir haben keine Angst vor euch. Aber auch Proteste und Aktionen können nicht überall verhindern, dass Nazis Wohnungen und Häuser erwerben. Viele werden für dubiose Aktivitäten genutzt, sagt die Münchner Grünen-Politikerin Schulze. Ja, also da gibt's einige Immobilien. Beispielsweise gibt's in Geiselhöring den Wikinger-Versand, also einen Verlag, der Nazi-Literatur versendet. Es gibt in Gilching den Druffel- und Vorwind-Verlag, also auch ein Verlag, der hetzerische und rassistische Schriften verschickt. Also auch eine Immobilie in rechter Hand, von dem das Innenministerium nichts weiß. Dann gibt's die Villa in Tutzing, wo der Bund für Gotterkenntnis Ludendorff sich regelmäßig trifft. Schulze nennt auch einen Landgasthof im schwäbischen Rigis, der sich im Besitz von Anton Pfahler befindet. Pfahler war einst sogenannter Offizier der Wehrsportgruppe Hoffmann, einer ehemaligen paramilitärischen Nazi-Vereinigung. Später mischte er in der rechtsextremen Viking-Jugend mit. Dass Pfahler in Bayern einige Immobilien besitzt, ist dem bayerischen Innenministerium bekannt. Doch solange dort ausschließlich Privatinteressen des Eigentümers verfolgt würden, sagt ein Ministeriumssprecher, könne man nicht viel unternehmen. Katharina Schulze hält das für eine Ausrede. Die CSU verharmlost die Gewalt von rechts, sagt immer, sie hätte alles im Griff. Aber gerade wenn man sich die aktuelle Lage anguckt, die Brandanschläge auf Asylbewerberheime wird immer mehr. Es gibt immer mehr rassistische Kampagnen. Es werden untergetauchte Neonazis aus Bayern weiterhin gesucht. Es gibt Nazischmierereien und. Also man sieht, die rechte Szene ist in Bayern aktiv und vor allem ist sie auch stark, wird immer selbstbewusster. Aber sind die Rechtsextremen in Bayern wirklich schon in der Bevölkerung verankert? Sind sie und ihre Häuser und Wohnungen Teil der Dorfgemeinschaft wie in manchen ostdeutschen Gemeinden? Nach dem Verbot des Freinetzes Süd haben ehemalige Mitglieder eine neue Vereinigung gegründet, den Dritten Weg. Der versucht sich, ähnlich wie die NPD, als soziale Kümmererpartei darzustellen. Werner Mikulasch, Polizeivizepräsident von Oberfranken. Es ist tatsächlich so, dass hier bürgernahe Themen besetzt werden, Zeitarbeit abschaffen, Sozialabbau entgegenwirken, teilweise auch Themen aus dem Bereich der Bundeswehr. Wir finanzieren nicht den Krieg für andere. Das ist ganz geschickt gemacht und unter dieser Fassade versucht man natürlich, diese sozialnationalistischen Themen zu befördern. Aber die richtige Kümmererpartei, diesen Durchbruch hat die NPD und auch die Kameradschaften in Oberfranken noch nicht geschafft. Derzeit versuchen es die Rechtsextremen vor allem mit den Themen Asylbewerber und Flüchtlingsheime. Ihre bayerischen Immobilien dienen ihnen als Rückzugsraum und Planungszentrale. Ein wachsames Auge von Behörden und Zivilgesellschaft ist wichtiger denn je.